Staff versinkt nun Afrika. Ah, wir hätten es nicht halten können. Am Arsch. Hält sie Knochen in, kannst die Kerle alle machen. Da heißt es schwarze Mehrheitsregierung. Plötzlich sitzen diese niederbestirnten Breitarsche im Parlament. Ach komm, nimm's nicht persönlich, Olli. Aber die waren dabei, sich gegenseitig zu liquidieren. Die Trepo, die Baduto. Die Baduto, die Trepo. Den Spaß, den wir hatten. Eine prima Idee, den Club der Trepo von der Espressomaschine herzunehmen. Schwarzer Kaffee, schwarze Fresse. Und sie soffen ihr schwarzes Blut. Und zwei Tage später der Bourbon, den der Keeper im Club der Fuck-Baduto aus dem Regal nahm. Hatten ihn etwa die Schweine von der Trepo dahingestellt? War es LP nur, der Durchdringer? Oh, Nitro, Nitro, Nitro. Oh, Nitro, Nitribit. Was für scharfe Sachen. Ach, schüttel doch mal mit. Oh, oh, oh, Nitro, Nitro, Nitro. Oh, Nitro, Nitribit. Was für scharfe Sachen. Ach, schüttel doch mal mit. Und sie soffen ihr rotes schwarzes Blut. Schlupfen. Parlament am Jambia. Mann, die Kriminelle müssen uns vom Kontinent schleichen. Was mich ehrlich kränkt, unseren sauer verdienten Kacksoldner durch diesen Kacksoldner mitnehmen. Ach, die Wiesen der neuen Mehrheitsregierung. Aber in der UFO-Lehrermine, da haben wir uns umgetan, ne? Ein kleiner schwarzer Koffer. Und meiner. Gold. Saphire. Scheiß Gold, Kacksaphire. Zollbeamte füttern. Am Olympic Airport ist nochmal was für dich. In Frankfurt nochmal. Ach, Schluss. Ende Krieg aus. Morgen sind wir daheim. Die Maschine geht um 12:30. Aber wie lange habe ich sie jetzt nicht gesehen? Nun erzähl mir bloß nicht wieder, wie schön sie ist. Ja, dass man sowas auch zu Hause lässt. Ohne Aufsicht. Ihr blaues Auge, Lorelei blondes Haar, unwahrscheinlich. Na, du hast sie dir ja gut gemerkt. Ich kann mich an keinen Puff erinnern, indem du sie mir nicht nachher bis in jede Einzelheit beschrieben hättest. Aber morgen ist sie wirklich. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier an Land. Dass wir heute Abend noch keine Maschine mehr kriegen. Wir suchen uns halt ein hübsches kleines Hotel. Da müssen wir wohl. Aber warum eigentlich ein kleines? Du denkst ans Paris Delight, ja? Du denkst ans Paris Delight. Ich glaube, wir sind auf der falschen Party. Kerle im Harnisch, Diskuswerfer. Ja, aber traumhafte Girls. Schau dir die Kerzchen mit den Flöten an. Pussies. Ägyptischer Import, glaube ich. Welcome to Paris Delight. Ein Stein, der spricht? Please, would you give me your baggage, please? Nein, Baby. Seinen Koffer gibt auch die Revolver nicht aus der Hand. Oder etwa du, Elpenor? Ich? Meinen schwarzen Koffer? Sie sprechen Deutsch? Wer bist denn du? Ich bin die Rezeption, die Sphinx. Dann kriegen wir also bei Ihnen Zimmer. Natürlich. Zimmer? Erlebniswelten. Mythische Erlebniswelten. Drücken Sie die Namen auf den Skalen zwischen meinen Pfoten. Hören Sie, Fräulein, wir wollten eigentlich nur ein Zimmer und eine ganz normale Karte. Die labyrinthische, die Wüste, die Schäferin. Kuba? Die Greinende. Helena. Ich nehme Helena. Das ist was Feines. Helena. Drücken Sie die Taste. Helena. Ja, was geschieht denn mit Ihnen? Sie hören doch. Keinen faulen Zauberer. Ich zahle und will ganz real bedienen. Real sogar. Hier, fühl mal. Oh. Meine Magnum. Also, keine Sachen mehr. Wählen Sie. Sie sind es dir bestimmt. Hm. Galatea. Gogo. Wir kennen alles nicht. Die schamhafte Blühende. Das Nesselnest. Giges. Der sagenhafte König. Männer gibt's auch. Also die ollen Griechen, ey. Sie missverstehen das System. Wenn Sie zum Beispiel Giges drücken, empfinden Sie wie Giges. Und wie empfindet er? Wie ein Mann empfindet, den sein bester Freund heimlich seine Frau im Bad belauschen lässt. Da gefällt mir kein bisschen. Herkules. Da werden Sie sich ziemlich erschöpft fühlen. Erschöpft? Herkules? Nach dem Ausmisten der Augeasstelle. Ich war in Afrika. Was hat er sonst noch drauf? Nun, auch bei Omphale, der syrischen Prinzessin, kriegt er keinen Fuß auf den Boden, wenn Sie so wollen. Hör mal, Pussy, wenn das alles ist. Sie können natürlich auch den Helden Ihrer Wahl eintippen, etwa Kirk Douglas oder Marlon Brando. Und was passiert, wenn ich den Helden aller Klassen drücke? Sie geben mir ein Rätsel auf. Finde ich auch. Dann drücken Sie doch mal. Also. Odi Revolver. Richtig laut? In anderthalb Stunden geht unsere Maschine. Hör auf. Wieso, neidisch? Auf deine Helena. Da gab's ihn überhaupt? Ich hab die immer nur gehört. Oh, Helena. Ah, Helena. Ich schwör's, der ist rankerfrei. Zauber. Und schlägt Spiegel ein. Ja, saust in der Balkontür. Ach, Mann, aber gib du mal das Sphinx ein Rätsel auf. Ja, sag mal, hab ich dir eigentlich schon mal von meiner Frau erzählt? Ach nee, hast du auch eine? Ja, und wie? Blaue Augen, dieses blonde Haar. Auch blond. Unwahrscheinlich. Und ein Sohn. Jetzt hör mal. Ja, müsste jetzt so etwa 10 oder 11 sein. Hör mal, wenn du dich verarschen willst. Ach, du verstehst überhaupt keinen Spaß. Nee, da verstehe ich überhaupt keinen Spaß, was meine Frau und mein Jungen angeht. Ach, reg dich ab. Heute Abend hast du sie ja beide wieder. Du Sau. Aber Jungs, was sind denn das für Töne? Deine Töne. Du. Harmonie. Im Kittel? Ja, ich säubere die Halle. Aber schließlich ist das ja von euch, Freunde, was ich da wegräume. Die leeren Champagnerflaschen. Ja, da hat sie doch recht. Und die Unterhosen. Harmonie. Die Präservative. Oh, du bist hübsch. Ja, finden Sie? Du erinnerst mich an eine. Nein. Du erinnerst mich an... Helena. Oh, nee. Helena nun nicht. Ich bin ja Harmonie. Genau, jetzt weiß ich's. Wir müssen los. Lass dich anschauen. Hey, bleib stehen. Die Maschine geht in einer Stunde. Wende dein Gesicht, ich hab's schön. Odi. Hab keine Angst, ich bin vor Abend noch bei meiner Frau. Oh, ihre Frau. Die Maschine. Du siehst ja sogar ähnlich. Sicher sehr schön, ihre Frau, ne? Hey, du Arzt, bleib stehen. Odi, Revolver. Was für ein Leben in meiner Hand. Unwahrscheinlich. Sag mir deinen Namen. Flüster ihn. Schrei. Zurück auf meine 1000 weichen Kissen. Oh, das ist unwahrscheinlich, wie komfortabel so ein Jeep ist. Damit fuhr der Amerikaner 45 in Torgau an der Elbe ein und befreite Deutschland. Jetzt verstehe ich vieles. Und seitdem bist du dabei. Na klar, mich haben die doch auch befreit. Na, was schaust du? Werd mich nicht gleich draufschmeißen auf dich mit meinen 150 Kilo, wo du doch sicher vorher gut gegessen hast. Komisch, die meisten fressen wie die Frösten, ehe sie zu mir kommen. Wahrscheinlich haben die Angst, sie müssten mit mir supieren. Kunde, was machst du denn für Gesicht? Nicht gemütlich bei der dicken Bertha? Du nix Befreier heut? Ach, hör sie dir doch an, die traurige Geschichte von der dicken Bertha, wie sie da unten lag und Ivan durchs Kellerfenster lachte. Ja, Ivan, das war gleich eine ganze Kompanie. Rums, rums, rums kam die Treppe runter. Lag da im Hemdchen, klein Bertha. Nix? Platte gefällt dir nicht? Mein Freier, kein Befreier, wie? Naja, die Platte läuft nicht mehr. Ich hab's der Direktion schon oft genug gesagt. Aber die Direktion sagt immer, die Bedrohung durch den Osten ist real. Also auch die Vergewaltigung der Frau. Nicht, findest du auch blöd? Ich sehe ja schon, der Beschützerinstinkt wird nicht geweckt. Heute läuft was anderes, was die richtigen Männer sind. Die wollen selbst bedroht werden. Das macht scharf. Soldat, du Tapferer, du Bezwinger des Schwarzen Meeres, du Bezwinger des Kaukasus, du Held, Ikarus in reiner Fallschirmseide. Dir gehört nur die Prinzessin auf ihren 1000 Kissen, wie sie dich anlacht, wenn die 1000 Grübchen ihres Körpers, wie sie zittern, diese vielen 1000 Pfunde ihres glänzenden Fleischs. Du zitterst auch, du Held, du hast Angst, dass die Prinzessin dich verschlingt, dich, den Bezwinger des Kaukasus, verschlingt mit deinem Löwenkopf und deiner Keule. Oh, komm auf meine 1000 Kissen, ich werde dich verschlingen, werde dich fressen. bist du denn? Hey, mein Soldat! Mein Herkules! Hätte dich mal einer gefällt. Hey, mein Soldat! Wo bist du? Johnny! Peter! Michelle! Fränzchen! Alberto! Sergei! Was ihr für flinke Hände habt! Das ist die richtige Stelle. Wir waschen. Wir waschen alles weg. Wer vieles wäscht, der bleibt am Ende der letzte Dreck. Und wer bist du? Wer ich bin. Oh, Schönste. Schönste. Na und? Du bist natürlich ebenso schön. Na. Kunststück. Weil sie beide so hässlich sind wie ich. Hey. Oh, sag das nicht. Ich bin weit herumgekommen. Wir waschen allzumal. Am Ende kommt ein König, auf ihn fällt seine Wahl. Sieht er nicht wie Marlon Brando aus? Woher weißt du, wie Marlon Brando aussieht? Ich habe ihn einmal gesehen. Hier im Hotel? Sie hat natürlich recht. Wir waschen. Wie leid tut uns die Zeit. Komm her, du nackter Freier, das ist dein Hochzeitskleid. Siehst du, jetzt trägt er seidene Unterwäsche. Und ein blütenweißes Hemd mit dem Monogramm A.O. Seine Schuhe wurden in Chicago gemacht. In seinem elfenbeinfarbenen Jackett steckt die Visitenkarte einer Dame aus Panama. Und die Nummer einer Reinigung in Berlin. Sie hat abgefärbt, sodass die Jacke innen einen roten Fleck behält. Prinzen kommen aus der Gosse. Sie werden in der Küche gemacht. Aber darum sind es doch Prinzen. Ich bin der unbekannte Bräutigam. Mhm. Nausikaa würde sich freuen. Nausikaa? Die schöne Nausikaa. Ihrem Vater gehört das Hotel. Hält man es denn für möglich, dass einer in einem solchen Haus, in dem es von Männern wimmelt, den Richtigen nicht findet? Eben. Wer will sie noch? Nausikaa wartet auf den Mann, der ihr das Kleid der Verwandlung bringt. Aber dazu muss er ihr das, was sie anhat, erst einmal ausziehen. Wo wartet sie denn? Natürlich auf der Helios-Terrasse. Ihr Schönsten, Marlon Brando muss weiter. Oh. Ihr habt ihn wirklich hingekriegt. Warum bleibst du nicht noch ein wenig? Wir sind so allein hier unten. Du wirst es nicht glauben, aber auch auf mich wartet eine. Verheiratet, hä? Hast du jemals einen getroffen, der es nicht war? Vielleicht bist du glücklich? Oh. Wie heißt du, Kind? Schon als Mädchen wusste ich, dass es dieses Glück gibt. Die anderen Mädchen kicherten und gingen eingehakt über den blauen Asphalt. Die Jungen riefen ihre schmutzigen Worte. Aber ich stand in der Pause immer dort am Tor und sah hinüber zu dem großen Haus mit dem weißen Schild, in dem das Standesamt war und in das die Pärchen gingen und aus dem sie herauskamen, geschmückt und ganz verwandelt. Wie einfach von hier aus alles wirkt. Das ist dieses attische Licht. Alles wird hell. Alles klar. Oh ja. Es ist schwer, unter diesem Himmel etwas zu verstecken. Und doch, wie die Zypressen dort drüben stehen, blau-grüne Scherenschnitte, einer aus dem anderen steigend, eine dunkle Stelle, ein Rand der Welt. Es ist Pyrrhos, der heiterste Fleck der ganzen Ägäis. Nicht für einen, der vergessen muss. Eine Frau? Meine Frau. Und unseren Zehnjährigen. Einen blonden Knaben mit einem Lachen wie tanzender Schnee. Die Kehle durchschnitten von einem Wahnsinnigen, der nachts in das Haus eindrang und seine Frau suchte. Was müssen Sie unglücklich sein? Ich erfuhr es am Telefon, als ich Sie anrufen wollte, dass ich mit der nächsten Maschine bei Ihnen sein würde. Sie hatten keinen Grund mehr, nach Hause zu fliegen. Ironischerweise wurde in dem Augenblick, als ich in der Halle telefonierte, im Zimmer oben mein Koffer aufgebrochen, in dem ich das Geschenk verwahrte, das ich hier aus Korat mitgebracht hatte. Vielleicht. Sprechen Sie nicht. Der Dieb wird daran verderben wie eine Hand, die das Herz der Sphinx berührte. Übrigens, sehr schönes Kleid, das Sie da tragen. Ungewöhnlich. Eine Freundin hat es für mich gemacht. Das Motiv stammt von einer alten Vase, die beim Umbau dieses Hauses gefunden wurde. Eine Frau? Die ein Kleid webt, das niemals fertig wird. Und warum wird es nicht fertig? Vielleicht, weil die Frau damit niemals zufrieden ist. Ein seltsames Motiv für ein so vollkommenes Kleid. Es hatte einen Fehler. Ich kann es nicht ausziehen. Aber Sie zahlten den Preis. Und Sie? Etwas ließ der Dieb in dem erbrochenen Koffer zurück. Vielleicht die Hoffnung. Die Karten werden im Himmel gemischt. Ich glaube, wir verstehen uns. Wenn Hoffnung bedeutet, eine leichte Hand zu haben. Wer war der außerordentliche Herr, mit dem Sie vorher an der Bar standen? Mr. Typhoon. Der große Typhoon. Könnten Sie mich mit ihm bekannt machen? Er ist mein Vater. Darum ist er aber nicht weniger gefährlich. Dennoch, ich bleibe bei meinem Wunsch. Sie sind mutig. Heute Abend, am Pool. Wie heißen Sie? Sagen Sie, ein Niemand wünschte, seine Bekanntschaft zu machen. Er wird verstehen. Merkwürdig. Dieser kleine Mensch da drüben, der mir schon seit gestern seine Ständchen bringt, er behauptet auch, ein Niemand zu sein. Und der Typ mit der Hühnerbrust, dem sein alberner Stetzen ins Gesicht hängt? Und wahrscheinlich ist er einer. Vielleicht haben Sie Lust, ihm weiter zuzuhören. Er hat auch von Pyrrhos erzählt, wo er seinen schönsten Urlaub verbracht haben will. Mit der Frau, die er dann nicht geheiratet hat. Bis heute Abend. Adieu. Eine Erdnuss fand ich in Ithaca, eine Gitarre in Santa Fe. Wyoming ist weit und Alabama ist zu groß. Und ich weiß nicht, wohin ich gehe. El Penor, der Durchdringer, mit dem ich in Maskat über den Schlangengruben hing. La la la, so unscheinbar, als wäre eben durch den Verschluss eines Rubinkolliers geschlüpft. Das ist mein Freund. Der Kleine. Ja, die kleine, miese Ratte. Haut mir meinen Koffer ab. Die Maschine ging um 12:30. Wenigstens deine Koffer sollten heimkommen. Ja, na und? Ist er heimgekommen? Terroristen haben die Maschine über Split entführt. Wir flogen kreuz und quer über diese kleine Welt und landeten in Addis Abeba. Alle 10 Minuten wurde einer erschossen. Ach nee, aber es waren doch genug Leute an Bord. Bevor ich an die Reihe kam, wurde die Maschine von einer deutschen Spezialeinheit gestürmt. Die letzten Passagiere kamen frei. Aha. Und du? Der Einsatzleiter, ein Mann aus Düsseldorf, erkannte mich. Unser Ding damals bei Herne. Die frühen Jahre. Ich sah die begehrlichen Blicke, die er auf unsere Koffer warf. Und ich nickte ihm unmerklich zu, so ließ er mich laufen. Was? Die Saphire, die Nuggets, die kambodschanische Göttin. Die sind nach Deutschland gekommen. Alles in Fäusten eines Polizeiobermeisters. Ebenso meine 10 Kilo Schnee. Zerschmolzen. Ich kam gestern zurück mit dem Koffer eines Geschäftsmanns aus Delaware, der neben mir saß. Er weinte und er behauptete, zu Hause 2 Frauen und 9 Kinder zu haben. In seinem Koffer befanden sich 27 weiße Hemden und eine Pistole. Man hat dich hier so reingelassen? Ich hab nichts, aber ich kann was. Zeus hat mich als Sänger engagiert. Die Girls arbeiten hart und wollen Herzenstöne hören. Ey, du singst doch am falschen Balkon, El Penor. Wieso, Oddi? Okay, jetzt stopp mal. Wahrscheinlich hast du auch rausgekriegt, wer ihr Vater ist. Der alte Typhoon. Der ganz Große im Waffengeschäft. Ja, und sowas läuft ausgerechnet mir vors Rohr. Hör zu. Die glaubt natürlich, ich meine sie. Meinst du sie nicht? Mann, als ich hörte, wer dieses Tier ist, habe ich meine Pläne natürlich ein bisschen geändert. Nicht ihr Halsband und nicht das Hotel? Nein, Patronengurte, Geschütze, Panzer, Mieks. Mensch, El Penor, wir kennen die Verhältnisse bis runter ins Kapp. Auch die neue Mehrheitsregierung braucht Knarren. Und die neuen Trepus und Badutus, die ihn Ärger machen, auch. Und wenn du clever bist, Freund. Ich bin klug, Oddi Revolver. Okay, dann lass mich machen. Ich kenne das Land, die Menschen, Wege, Verstecke. Träumst du immer noch? Mann, wir haben geschlitzt, geschossen, geklaut. Jetzt wird geliefert. Dann liefer mal. Wer soll es heißen? Ich bin Sänger. Und sonst nichts. Es winkt das ganz große Geld. Ich hab da lang genug den im Sand gehabt. Jetzt wird kassiert. Den alten Matti könnten Sie auch. die legendäre Rüdli Repetier. Tja, hat sich mit seiner eigenen Schöpfung ins Gesicht geschossen. Am Tag der Übernahme seiner blitzsauberen Fabrik durch die Typhoon Corporation. Hab ihn selbst zugedeckt, bevor wir ihn am Fuß des großen Mordlers begruben. Konnte seinen Gründerstolz verstehen. Aber rentabel war die Produktion schon damals nicht mehr. Und Sie wissen selbst, die Welt schrie nach der Rüdli Repetier. Der legendäre Lauf wird natürlich weiter inzwischen unterirdisch am großen Mordler gedreht. Dieser Drall ist unvergleichlich. Die Repetierautomatik liefert nun die Satsuya Incorporation, Tokio. Die soliden Kolben, Boston. Nichts geht über diese neue englische Qualität. Zusammengebaut werden die Dinger dann in Taiwan. Dort in den Reisfeldern sind die Löhne noch billig. Und dann haben wir die Sachen auch schon im Einsatzgebiet. Die Filipinos zum Beispiel sind ganz verrückt nach der Rüdli Repetier. Ja, dieser Kandidat der schwarzen Mehrheitsregierung, er war auch mein Kandidat. Ich stellte ihm eine ganz einfache Aufgabe. Er konnte am Abend vor den Wahlen sein Büro um 19.30 Uhr verlassen und in Muhas Pinte gehen, wie er das täglich machte. Oder er konnte noch ein wenig arbeiten, weil am nächsten Tag Wahlen waren. Ich legte meinen Brandsatz also unters Fenster, gut mit der Ladung verkeilt. Ich goss die Säure in den Pariser, wischte ihn ab, placierte ihn auf die Chemikalien, verschwand. Die Säure würde 5 Minuten brauchen, um den Gummi zu durchfressen. Und es war kurz vor 7:30. Der Kandidat beschloss, da andern Tags Wahlen waren, länger zu arbeiten und nicht in Muhas Pinte zu gehen. Wie sonst. Tja. Sie plaudern gern. German blood, Steinhager, tomato juice, eggs, real tan grass, cocktail confidence, a cup of straw rum, half a potato. Und was haben Ihre Anekdoten nun mit meiner Tochter zu tun? Mit Ihrer Tochter? Ich dachte, Sie sind scharf auf sie, hat sie mir jedenfalls erzählt. Ich dachte, wenn sich unsere Geschäftsbeziehungen... Geschäftsbeziehungen? Freilich, der Umfang Ihrer Geschäfte ist gigantisch. Bleiben wir beim Fasslichen. Oh ja. Wie sie dort im Liegestuhl schwingt. Wie die untergehende Sonne ihr Haar verzaubert. Unwahrscheinlich. Aber sie ist nicht käuflich, im Unterschied zu mir. Und sie hat eine unzähmbare Lust auf Kleinigkeiten. Sie meinen den Topaz, den sie trägt? Ich spreche von dem Jungen mit dem albernen Stetson und mit der Gitarre. Wirklich putzig, der Junge. Aber vom Himmel gefallen. Terroristen haben die Maschine, die ihn eigentlich nach Hause bringen sollte, entführt, glaubt er. Ach, und die Wahrheit? Die Typhoon Corporation. All diese schönen Flugzeuge, die Athen Richtung Heimat, wie es so schön heißt, verlassen. Beeindruckend, doch. Eine unserer leichtesten Übungen. Immer lohnend. Er zum Beispiel hatte 2 schwarze Koffer dabei. In dem einen befand sich neben ein paar leider unreinen Saphiren eine goldene Statuette. Asiatisch. die Göttin Kali, wie sie ihren Liebhaber im Augenblick der Lust mit ihren tausend Armen erstickt. Interessant. Die fernöstliche Entsprechung für das, was unter unserem Himmel etwa die Medusa ist. Oder die Sirene. Wird es Nausikaa zum 22. schenken? Sie liebt solchen Tanz. Ein sehr persönliches Geschenk. Geschenke sollten immer sehr persönlich sein. Der Kleine zum Beispiel, er bekam von uns den Koffer eines Geschäftsmanns aus Dilawar, der uns testamentarisch seine Fabrik vermachte, bevor er bei der Befreiung des Flugzeugs irrtümlich erschossen wurde. In dem Koffer befand sich ein Stapel frischer Hemden und eine Pistole. Warum haben Sie ihn laufen lassen? In dem zweiten Koffer fanden sich auch 10 Kilo Schnee. Von der Konkurrenz abgepackt. Er wird uns früher oder später auf die Spur führen. Hier, wissen Sie, kommt jeder mal vorbei. Zigarre? Havanna. Passen Sie auf. Das Rauchen solcher Brisanzgeschosse will gelernt sein. Cocktail No Way. Gin, gin. Green sleeves. Melting smoke. Vom Feinsten. Diese Sessel sind wie südamerikanische Cordillos. Aufgeblasen und dünnhäutig. Fantastisch, sie schaut her. Cocktail Heaven's Gate. Champagne. Needle. By Charles Castor. Sie lächelt. Winkt. Spielen wir sie jetzt eben zu Ende, Honky Joe? Das ist nicht dasselbe, Bruder. Ich war am Gewinnen. Dann kam dieses Delta in Sicht. Dieses Delta? In Dalat sträubte sich die Kaisernmutter Reiskörner ins Haar, damit die Vögel um sie rumfliegen und das fressen sollten. Hey, du verwechselst mich, Bruder. Während sie ihr Delta-Gebet sprach. Wo sagst du, war das? Mann, diese amerikanische Energie, die wir verbraucht haben. Damit hätten wir ganz Asien 1000 Jahre wie ein Filmstudio beleuchten können. Haben wir ja auch. Ich war in Afrika, Rhodesien. Aber beschissen haben sie uns da auch. Ich dachte nur, es wäre die neue Mehrheitsregierung, das Parlament am Chambia. Dabei hat sich der Krieg einfach nicht mehr rentiert. Habe ich so nebenbei erfahren. Man muss einfach öfter ins Puff gehen. Aber das Kraut ist doch gut, hm? Typhoon Corporation. Nein, die Bimbos haben ja kein Geld, um Krieg zu führen. Soll Afrika doch demokratisch werden? Wir liefern jetzt nach Nahost. Die Wüste lebt. Die können ihren Krieg wenigstens bezahlen. Ach, hör doch auf mit deiner Scheiße. Und die besseren Moslems, die sind auch die besseren Teufel. Ihr Blut ist schwarz. Die Pumpe pumpt. Du siehst die Sache immer noch politisch. Darum war unser Spiel so kaputt und so trübe. Obwohl ich am Gewinnen war. Und ich verschütte 100.000 Barrel Öl. Was hätte ich meiner Frau nicht alles dafür kaufen können? Frau? Einen kleinen Tanker hätte ich freilich gebraucht. Ah, oh, dieses Aroma. Ist ja nicht komisch. Wenn du jemandem was schenken willst, dann musst du es einem anderen klauen. Aber vielleicht schenkt mir ja Papa Taifun einen kleinen Tanker. Ein Hemd mit Monogramm von Unas, das habe ich ja schon. Und vielleicht kommt ja auch das Töchterchen gleich rüber, um mich zur Party zu holen. Party, no wedding. Ach nee, Nausicaa. Thursday. Jane Fonda, alle kommen sie mal her. Entlaubung, damit ich was zu rauchen habe. Und nie mehr Havanna. Diese Musik, das ist die Musik aus Georgia oder Massachusetts. Grünes, grünes Gras. Oh, unwahrscheinlich. Das sind diese Ladungen. Da stockt dir der Atem und du hörst den Präsidenten mit einer Purpurmuschel telefonieren. Kannst du mir mal kurz geben? Nee, es ist ein Tiger, der Bier trinkt und sich beim CIA darüber beschwert, dass der nicht genug davon hat. Ja, aber vielleicht kriege ich ja hier meine Frau dran. Versuch's doch mal. Hast du die Nummer? Eine Nummer? Warte mal. Name? Name? Ja. Oh, ich weiß. Du willst ihren Namen und wenn ich weg bin, dann rufst du sie an. Hörst du, sie ist unterwegs. Sie hat die Klingel gehört. Du vergnüg dich mal mit deinem linken Bein. Vielleicht kommt das ja auch noch mal hier vorbei. Adieu, Bruder. Komisch. Als ich ein Junge war, da dachte ich, die Helden, das sind die, die im Lazarett liegen. Gegenüber der Schule. War so ein Ding. Ich saß da in der Bank und schaute aus dem Fenster und sah rüber zu diesem Spital, wo die Helden lagen, umschwebt von diesen weißen Damen. Mensch, Kumpel, das war noch gut 5 Züge. Schau auf die Scheißhauswände, wenn du draußen bist. Da steht's, wer diesen Krieg gewonnen hat. Sicher, wo hier die Musik spielt. Ja? Du verstehst mich schon. Bin ich die Auskunft? Ja, fein haben sie dich gemacht. Suchst du einen Deppen oder eine Alte? Sei mal nicht so. Für dein Aussehen kannst du doch nichts. Meinst du meine Fresse? Ich find's nur mies, dass sie dich in so eine Kluft stecken. Oder meine Flosse hier. Pass mal auf, Junge. Du kommst jetzt mit mir und wir gehen zu den Girls. Und dann machen wir mächtig einen drauf. Da lang. Zu den Zaubermäuschen. Da lacht dich keiner mehr aus. Mich lacht keiner aus. Wir Männer müssen doch zusammenhalten, oder? Oder? Was schaust du nicht immer um? Sind sie hinter dir her? Bist du ein Russe? Nur Russe, siehst du. Na komm. Kannst du nicht so schnell mit deinen Beinchen? Hm? Soll ich dich mal auf den Arm nehmen? Oder ein Perverser? Geht's nicht, dass sich jemand sieht? Du, jetzt aber... Ja, ein Perverser! Hör mal, du kleines Scheusal. Dafür hast du Kinder, kleine Jungs. Komm, ich zeig dir, was abgeht. Aber du Krüppel! Ich schlag dir deine schiefe Fresse ein. Es ist die Schnauze! Ich vertrete dich! Ich vertrete dich! Ich vertrete dich! Ein Perverser! Na, Kunde? Wo ist der Kerl? Du meinst meinen kleinen Freund. Dieser perverse Krüppel. Er hat mir schon so manchen zugeführt. Was ist? Mein Salamander. Er hat mir meinen Talisman geklaut. Dann komm mal mit. Wer bist du? Man sagt, Circe macht mit den Männern, was sie will. Und was willst du von mir? Zieh zunächst mal diese Klamotten aus. Du stinkst ja wie eine Jauchegrube. Kein Wunder, dass mein kleiner Freund dir weggelaufen ist. Nimm diese Sachen dort. Die Kleider eines Matrosen. Er braucht sie nicht mehr. Und jetzt? Bist du das erste Mal bei mir? Das erste Mal? Dann komm. Was ist das? Ein Mann. Wieso? Und diese Stimme? Bei mir singen sie alle. Ist das die feine Art, hier herumzuliegen? Oh, an einem solchen Tag. Was ist denn für ein Tag? Ein Sonntag. Für mich ein Sonntag. Stall gehabt? Wo bin ich eigentlich? Oh. Der Gewinner des Krieges. Sieht ja schlimm aus. Mitnehmen würde ich sie gerade nicht. Sie sehen ja aus wie ein Elefant. Was ist der Mensch? Sehen Sie mich an. Zerstört von der Malaria, korrumpiert von tausend schmutzigen Geschäften. Und doch, sie wird mich empfangen. Wie schnell man verkommt. In der Halle traf ich einen, dem ich unten in Mombasa Ware gab. Er hatte zusammen mit einem Freund in Tanganyika rumgeknallt und wollte heim. Glaubte sich fürs Leben saniert. Wollte sauber werden. Eine Woche später, alles futsch. 10 Kilo Schnee. Ich nahm ihm die Pistole ab, mit der er hantierte. In seinem Zustand tut man sich leicht was an. Und wie revanchierte er sich? Er gab mir den Tipp mit Penelope. Penelope? Er sagte noch, tu so, als seist du ihr Mann. Oh, da steht sie drauf. Guter Rat. Was aber geschah mit dem Mann dann? Noch der Freund. Als ich in mein Hotel zurückkehrte, merkte ich, dass die kleine goldene Göttin, die ich in Angkor einem Tempel wächterte, ne? Und der absolut nichts von Antiquitäten verstand, verschwunden war. Er muss mir das Ding in dem Augenblick geklaut haben, als ich mich zu seinem Freund drehte, um ihm den Schnee zu geben. Konnte Ihnen der Freund nicht sagen, wo der Kerl jetzt steckt? Hier, im Hotel. Er wird mir vor so laufen. Ja, aber jetzt ist erstmal Penelope dran. Bevor ich mir die Hände schmutzig mache, brauche ich eine Frau. Bei uns zu Hause lag der Puff gleich gegenüber der Schule. Sowas prägt. Es heißt auch, man soll sie nicht beim Stricken überraschen. Oh, heute wird sie mal ihr Strickzeug fallen lassen. Adieu. Adieu. Willst du nun reinkommen? Ich sehe nicht gerade sehr sauber aus. Um die Wahrheit zu sagen, du siehst verkommen aus. Penelope. Was starrst du mich so an? Ich habe sagen hören, deine Freier seien Helden, wenn sie zu dir kämen. Und Feiglinge, wenn sie gingen. Und du? Als ich dieses Haus betrat, sagte mir einer, der mit seiner Gitarre in der Halle saß und für ein paar Nickel sang, ich würde hier endlich der sein, der ich bin. Eine lächerliche Prophetie. Und er fügte hinzu, wenn einer durch ihn hier stürbe, sei ich gerettet. Der zweite Teil der Prophetie hat sich erfüllt. Der Mann, den du so versehrt hast, hat sich mit der Pistole erschossen, die er ihm heute Morgen stahl. Und der erste Teil? Vielleicht erfüllt er sich noch. Darf ich mich hier hinsetzen? Wenn du mich nicht berührst. Ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Oh, was für eine hübsche Figur. Auch dein Vorgänger hat sich dafür interessiert. Er behauptete, sie sei eine Liebesgöttin zum Verwechseln ähnlich, die er seiner Frau als Geschenk aus Korat mitgebracht hätte. Und er streckte die Hand danach aus. Sie ähnelt ein wenig den kleinen Figuren, die bei uns daheim zum Karneval gebacken wurden und die man Hexenbrot nannte. Wo hast du sie her? Eine Freundin schenkte sie mir, weil ich sie von einem Mann befreite, der sie unbedingt heiraten wollte. Dann steht sie wohl endlich im richtigen Haus. Schön hast du sie. Du wolltest mir deine Geschichte erzählen. Es ist auch die Geschichte einer Frau. Ich liebte sie einst. Wegen ihrer blauen Augen, ihres blonden Haars und ihrer Aufsässigkeit. Sie war so schön, dass ich nicht glauben konnte, dass sie mich meiner selbst willen liebte. Also verließ ich sie. Ich dachte, ich müsse mich ihrer Liebe noch einmal versichern, indem ich mir die Welt, die fast so weit war wie das Blau ihrer Pupillen, unterwarf. Ich wollte vor meiner Frau erscheinen, jetzt vor sie. Ich wüsste endlich, ob sie mich liebt. Ein Matrosen? Das Kleid, in dem ich meine Fahrt beende. Vielleicht hätte sie aber ein neues für mich. Ach, strickt sie auch? Die Verwandlung, die durch die Sühne entsteht, wo die Schuld vielleicht nur eine Maskerade war. Und das Reich, das du dir hier geschaffen hast? Die Truhe mit dem Drachenkopf, hingerückt an die marmorne Säule. Die Tanne vor dem Fenster, die den Himmel verdüstert. Diesen attischen Himmel, unter dem es schwer ist, etwas zu verstecken. In der Truhe mit dem Drachenkopf liegen die Pullover, die ich aufziehe, um diese Pullover hier zu stricken. Es sind die Pullover, die ich strickte, bevor ich in dieses Haus kam. Und diese Pullover waren die, die ich als Mädchen trug. Der Baum? Er entstammt einem Tannenzapfen, den mir der erste Junge, den ich liebte, auf die Bank legte. Erst an dem rohen Lachen unserer Mitschüler merkten wir, dass wir uns liebten. Aber geheiratet hast du einen anderen. Die Liebe verändert sich. Wie das Muster eines Pullovers? Meins gefiel ihm offenbar nicht. Er ging fort, um dort zu sein, wo die ganz großen Koffer abgeholt werden, wie er sich ausdrückte. Ich glaube, dass er sich nur schämte, mir zu sagen, dass er nichts als ein kleiner Gauner war. Hättest du es ausgehalten, wenn er einer gewesen wäre? Oder noch weniger als das? Vielleicht glaubte er auch, wie du gesagt hast, die Liebe selbst sei das Allerwenigste und müsse verdient werden. Vielleicht glaubte er, dich nicht zu verdienen. Womit er recht hatte. Ich trug das Kind aus, das er in der Nacht vor seiner Abreise gezeugt hatte, verkaufte unser Haus und zog herum. Ich wohnte in Paris, in Wien. Es war immer mein Wunsch gewesen, einmal in diesen großen Hotels zu wohnen. Schon als Mädchen hatte ich diesen Wunsch. Gegenüber der Schule lag ein solches Hotel mit großen, immer offenen Türen und hohen, erleuchteten Fenstern, in denen die Herrschaften standen wie Fürstenpaare. War es nicht ein Kino, das gegenüber der Schule lag? Ich meine, es war ein Kino. Ein Kino? Nun, ein wenig wie im Kino war es auch, im Ritz in Paris und im Balmoral in Wien. Und als mein Geld zu Ende ging, zog ich weiter. Und der einzige Unterschied war, dass ich mich nun dafür bezahlen ließ. Und dein Mann, dieser kleine Gauner oder dieser Fürst der großen Koffer, hat er dir niemals Geld geschickt? Was für ein Geld? Die Währungen wechselten wie Wind und Schnee. Erst waren es Dollar, dann Ketten und Ringe, zum Schluss Maiskörner und wilde Äpfel, die die Währung bildeten im alten Europa. Im alten Europa? Ich weiß nicht, wo du gewesen bist in den vergangenen Jahren und was du gemacht hast. Du meinst Europa, das alte Europa. Vielleicht war es ja wirklich nicht schade darum. Aber leben konnte man dort eben auch nicht. Ich brauchte ein Haus, eine Burg. Ein Gefängnis war besser als die Freiheit auf jenen Straßen. Ich fand dieses Hotel am Rande der Barbarei, unter blauem Himmel, zwischen Zypressen und Tannen. Bewohnt von Waffenschiebern, Göttern, Gauklern. Hätte ich fragen sollen, wer sich retten konnte, wenn sie mich erhielten und mein Kind? Der Junge. Er ist keine Schönheit, um genau zu sein. Doch er ist lieb, ein kleiner Narr. So wie sein Vater ein kleiner Narr war. Oder ein großer. Penelope. Schau mich an. Ich sehe dich nicht. Du erkennst mich. Oh nein. Ich drücke diese Nadeln an mein Herz.